König, liebster Heiland, wo bin ich? Achtest du der Ehrenkraft, der Ehrenkraft? Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, wo bin ich? Achtest du der Ehrenkraft, liebster Heiland? Großer Herr, o starker König, wie wenig achtest du der Ehrenkraft? Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Ehrenkraft, der Ehrenkraft? Welt erhält, die ganze Welt, die ganze Welt erhält, ihre Pracht und ihre Schaffen muss in harten Krippen schlafen. Die ganze Welt erhält, die ganze Welt erhält, ihre Kraft und ihr Erschaffen muss in harten Krippen schlafen. König, liebster Heiland, wo bin ich? Achtest du der Ehrenkraft, der Ehrenkraft? Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, wo bin ich? Achtest du der Ehrenkraft, liebster Heiland, großer Herr, o starker König, wie wenig achtest du der Ehrenkraft, großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Ehrenkraft, der Ehrenkraft.